Hat lustig Basel. Ein bisschen mit Verspätung, aber sie sind hier, sie haben ihre Instrumente, stimmt. Zum Höhepunkt vom heutigen Oben, das heißt vom Doktorprogramm 72, eins von den Höhepunkten, sind Van der Graaf Generator, hier dafür. Rappel von Nierger. Das ist das.